Furor. Hörspiel nach dem Theaterstück von Lutz Hübner und Sarah Nemitz. Guten Abend, Frau Siebold. Ich bin Heiko Braubach. Guten Abend. Bitte. Kommen Sie rein. Schuhe aus? Nein, nein, können Sie anlassen. Ja, bitte setzen Sie sich. Soll ich Ihre Jacke? Schön haben Sie es hier. Schon gut. Wollen Sie einen Kaffee? Nein, danke. Ich habe extra frischen gemacht. Eine halbe Tasse vielleicht. Milch? Zucker? Schwarz. Danke. Sie wollen keinen? Nein, nicht so spät. Außerdem bin ich nervös genug. Sie stehen in einer Einfahrt. Der Fahrer ist im Wagen. Und der wartet auf Sie? Ja, bis wir fertig sind. Haben Sie es denn eilig? Nein. Er wartet, bis wir fertig sind, egal wie lange es dauert. Ich kann ihm einen Kaffee bringen. Das ist nicht nötig, vielen Dank. Er ist das gewohnt, es ist sein Job. Aha. Ja gut, wie Sie meinen. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Naja, ist schon gut. Wie geht es ihm? Er ist seit gestern runter von der Intensiv. Das freut mich. Man hat ihm ein Bein amputiert und er hat ein zertrümmertes Schulterblatt. Ich weiß. Ich meinte auch nur, es freut mich, dass er von der Intensiv runter ist. Eigentlich wissen die nur, dass er durchkommen wird. Alles andere, was wird, das weiß ja keiner. Ich weiß es nicht. Aber das Krankenhaus hat einen sehr guten Ruf. Ach, waren Sie bei ihm? Vor 2 Wochen. Da lag er noch im künstlichen Koma. Aber wenn Sie möchten, kann ich gerne noch einmal bei ihm vorbeischauen. Das müssen Sie selbst entscheiden. Ich glaube, es ist zunächst wichtiger, dass wir beide miteinander sprechen. Und dass ich Ihnen mein Mitgefühl aussprechen kann. Das war mir wichtig. Der Unfall ist 2,5 Wochen her. Das ist eine lange Zeit. Ich musste das auch erst verkraften. Und? Haben Sie es verkraftet? Ich nicht. Sie sind wütend, das kann ich verstehen. Aber ich bin nicht schuld an dem Unfall. Es gab eine Untersuchung. Ich trage keine Schuld, das hat der Bericht bestätigt. Hier. Das war er vor 3 Jahren. So hat er ausgesehen. Hübscher Junge. Er heißt übrigens Enno. Das weiß ich. Ich meine nur, weil Sie seinen Namen nicht gesagt haben. Das war keine Absicht. Ein halbes Jahr nach dem Foto hat er mit diesem Scheiß angefangen. Glaubt man nicht, oder? Was sind denn das für Menschen, die solchen Kindern Drogen verkaufen? 15-Jährigen. Aber egal. Darum geht es nicht. Gut. Sie wollten was sagen. Also, sagen Sie es. Was meinen Sie? Ja, sagen Sie mir, dass es Ihnen leid tut, meinen Jungen zum Krüppel gefahren zu haben oder dass Enno Ihnen leid tut. Wenn Ihnen dann wohler ist, bitte. Also mir hilft es nicht. Und Enno auch nicht. Weil sein Leben versaut ist. Ein Junge von 18 ohne Schulabschluss im Rollstuhl. Den kann ich den Rest meines Lebens betreuen. Können Sie mir sagen, wie das gehen soll? Glauben Sie, hier kommt man mit einem Rolli durch? In der Enge? Umziehen kann ich nicht. Umbauen auch nicht. Der kommt doch noch nicht mal an der Waschmaschine vorbei aufs Klo. Das haut alles vorn und hinten nicht hin. Ich muss 8 aus dem Haus und ich komme nicht vor 6 zurück. Wo soll ich denn mit dem Jungen hin? Was soll denn aus dem werden? Von Ihrem Mitleid kann ich mir nichts kaufen. Ich habe nicht von Mitleid gesprochen, sondern von Mitgefühl. Alles dasselbe. Außerdem bin ich hier, um mit Ihnen zu besprechen, was ihm hilft. wenn sie ihn nicht über den Haufen gefahren hätten. Das hätte geholfen. Aber sie schaffen es ja noch nicht mal zu sagen, dass es ihnen leid tut. Sie wollen ihr Mitgefühl ausdrücken? Das können sie doch gar nicht. Wie wollen sie denn wissen, wie es in mir aussieht? Aber sie haben sie auch verkraftet. Das habe ich nicht. Aber es ist nun leider passiert. Und jetzt müssen wir überlegen... Ja, es ist passiert. Und sie saßen am Steuer. Er ist mir direkt vors Auto gelaufen. Kein Mensch hätte da noch rechtzeitig bremsen können. Das haben der Gutachter und alle Zeugen bestätigt. Das habe ich verstanden. Wie oft wollen Sie das denn noch sagen? Ich meine das nicht so. Aber das muss auch mal raus. Man erstickt ja sonst. 2,5 Wochen. Das ist eine sehr lange Zeit. Da hätte man schon gerne mal einen Hinweis. Irgendwas, dass da jemand weiß, dass er keine Katze überfahren hat, sondern einen Menschen. Egal, wer schuld ist. Wissen Sie, was ich meine? Ja, das weiß ich. Mein Team hat mir davon abgeraten. Ich wollte eigentlich sofort Kontakt mit Ihnen aufnehmen. Es gehört sich so, aber als Person des öffentlichen Lebens... Jetzt sind Sie ja da. Ich wollte nicht großkotzig klingen. Also, natürlich fälle ich meine Entscheidung selbst, aber... Sie sind da. Gut. Habe ich doch gesagt. Übrigens habe ich auch 2 Kinder. Schön. War es der Wagen da draußen? Nein. Ich war mit meinem Privatwagen unterwegs. Sie müssen sich um den Fahrer keine Sorgen machen. Der hat seine Handyspiele. Ich warte auf Jerome, meinen Neffen. Er wollte bei unserem Treffen unbedingt dabei sein. Natürlich. Wenn Sie wollen. Aber ist das wirklich nötig? Das haben wir so ausgemacht, ja. Er hat sich rührend um mich gekümmert. Auch um Enno. Wissen Sie, ich habe sonst niemanden, mit dem ich das alles besprechen kann. Dafür habe ich natürlich Verständnis. Aber wir könnten vielleicht trotzdem schon gemeinsam überlegen, was das Beste für Enno wäre, oder? Wie meinen Sie das? Glauben Sie denn, ich komme hier nur vorbei, um mein Mitgefühl auszudrücken? Ich denke schon an konkrete Hilfe. Ist Enno denn alleine in seinem Zimmer? Ja, Gott sei Dank. Also da steht zwar noch ein zweites Bett, aber... Er ist alleine, ja. Gut, das wird doch so bleiben. Ach, das können Sie als Politiker einfach so ansagen. Ich kenne den Chefarzt. Ich erwähne das auch nur, damit Sie sehen, dass mich das alles beschäftigt. Aber sonst, kommt da sonst noch was auf mich zu? Was meinen Sie? Ja, an Zusatzkosten, eine Anzeige oder Schadensersatzforderungen. Dieser Kontrolleur, den Enno geschlagen hat. Oder der Schaden an Ihrem Wagen. Das war doch bestimmt ein teurer Wagen, oder? Wer hat Ihnen denn sowas gesagt? Ja, über sowas denke ich halt nach. Verstehen Sie das nicht? Sagt einem doch keiner was. Ich habe jeden Tag Angst, wenn die Post kommt. Frau Siebold, jetzt bleiben Sie mal ganz ruhig. Niemand stellt Forderungen. Reden wir darüber, wie es weitergeht. Sachlich, okay? Ja, gut. Ich kenne Sie schließlich gar nicht. Ich weiß nur aus der Zeitung, wer Sie sind. Und irgendwie geht es ja auch um Enno, oder? Um den sollte es zuerst gehen, oder? Natürlich. Ich habe nichts anderes gesagt. Was wissen Sie denn über ihn? Also wissen Sie überhaupt irgendwas? Offen gestanden nicht viel. Dass er ein Drogenproblem hat? Offensichtlich auch ein Problem mit seinen Aggressionen. Und damit sein Leben in den Griff zu bekommen. Also nur das, was über ihn in diesem Drecksblatt geschrieben wurde. Wissen Sie, wo das herkam? Ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich Sie richtig verstehe, aber ich habe nie mit der Presse über den Fall gesprochen, falls Sie das vermuten. Ich kenne den Artikel. NOS 17 ist schon des Öfteren durch kleine Straftaten aufgefallen, ein kleinkrimineller Junkie, wie es sie leider immer noch im Bahnhofsviertel gibt. Oder hier? Nachdem er brutal auf den Kontrolleur eingeschlagen hatte, flüchtete er aus der Station und rannte vor das Auto von Heiko Braubach, 56, der nach dem Unfall geistesgegenwärtig dem Schwerverletzten Erste Hilfe leistete. Sie müssen das nicht vorlesen. Und hier, in diesem Kasten, blinde Mutterliebe mit einem Bild von mir. Die Mutter scheint von dem Vorstrafenregister ihres Sohnes keine Ahnung zu haben. Er ist ein lieber Kerl, sagt sie mit einer Naivität, die fassungslos macht. Wieso steht das da? Wieso darf das da stehen? Ich rede nicht mit der FZ, prinzipiell nicht. Sind die hier vorbeigekommen? Ja. Und die waren sehr nett. Eine junge Frau mit einem Fotografen. Okay. Das konnten Sie nicht wissen, aber man redet prinzipiell nicht mit Journalisten, die unangemeldet vor der Tür stehen. Freundlich sind die immer. Aber die bringen die Geschichte natürlich so, wie sie am besten funktioniert. Diese scheiß Lügenpresse. Das will ich damit nicht sagen. Sie kommen ja super weg. Weil ich erste Hilfe geleistet habe. Das ist nun mal eine Tatsache. Und dass Enno ein kleinkrimineller Junkie ist, ist das auch eine Tatsache? Ich kenne ihn nicht. Ich erlaube mir kein Urteil. Ich habe nur alles getan, um sein Leben zu retten. Das ist die Wahrheit. Das müssen Sie mir glauben. Sie haben alles richtig gemacht und er hat alles falsch gemacht. Er lebt, oder? Ja, er lebt. Vergessen Sie diesen Artikel. Natürlich weiß ich, dass er in den letzten Jahren viel Mist gebaut hat. Natürlich weiß ich das. Ich habe ihn nicht mehr erreicht. Er war wie unter Glas. Wenn er hier vorbeikam, wollte er immer nur Geld. Oder musste ein paar Tage untertauchen, weil er Stress hatte. Hat mir den Kühlschrank leer gefressen und war wieder weg. Aber in den letzten Wochen, da dachte ich, jetzt packt er es. Da war wohl irgendwas mit seinen Kumpels, irgendwas Schlimmes konnte man so raushören. Das hat ihm was ausgemacht. Richtig, richtig kleinlaut ist er geworden. Geklaut hätte er immer, ja. Schwarzfahren auch, aber dass der sich kloppt, nein. Das nicht? Es gibt Zeugen. Und das Überwachungsvideo auf dem Bahnsteig. Dann hat er ihn provoziert. Was wollen Sie mir denn beweisen? Nichts. Lassen wir das. Können Sie Ihren Neffen telefonisch erreichen? Ich will nicht, dass der im Wagen ans Handy geht. Ja, keine Ahnung, warum der heute so lange braucht. Was macht er? Er fährt Pakete aus. Ja, das ist ein Knochenjob. Ich weiß. Habe ich früher auch mal gemacht. Was? Sie? Hat mir die Abendschule finanziert. Weil ich studieren wollte. Ingenieurswissenschaften. Eigentlich bin ich gelernter Metallfacharbeiter. Ich dachte, Politiker haben alle Abitur. Ja, ich habe auch meinen Abschluss gemacht, nur eben später. Sie haben mich also nicht gegoogelt? Das hat man nicht mehr oft. Jerome wusste sofort, dass Sie der Bürgermeisterkandidat sind. Sowas weiß der. Das interessiert ihn. Dass ich der Kandidat bin. Wie alt ist er? 29. Er ist Paketbote. Aber nicht bei der Post, sondern bei einem Subunternehmer. Dafür ist er eigentlich zu schlau. Und was hat er denn gelernt? Nichts, hat alles hingeschmissen. Ist mit 16 ohne Abschluss von der Schule. Ich habe mir immer den Mund fusselig geredet. Wäre ja auch für Enno schön gewesen, wenn er irgendwo gesehen hätte, was man so aus sich machen kann. Vorschlag. Ich sage Ihnen jetzt, was ich organisieren will. Verstehen Sie mich nicht falsch. Er ist wirklich ein lieber Kerl. Verzeihen Sie, ich wollte Sie nicht voll jammern. Das haben Sie nicht. Ich will Ihnen nur klar machen, dass es weitergehen wird. Also, wir müssen natürlich abwarten, wie der Trümmerbruch verheilt. Aber was das Bein betrifft, werde ich dafür sorgen, dass er eine erstklassige Prothese bekommt. Es ist noch nicht gesagt, dass er im Rollstuhl landet. Das ist noch lange nicht entschieden. So oder so, wenn die Reha vorbei ist, sollte er eine Lehrstelle annehmen, etwas, das zu ihm passt und wo er bleiben kann. Er muss auf jeden Fall in ein stabiles Umfeld. Und wenn er noch zusätzliche Therapien braucht, soll er sie kriegen. Das würden Sie organisieren? Das sind meine Vorschläge, deswegen bin ich hier. Was sagen Sie dazu? Sie haben sich ja richtig was überlegt. Was dachten Sie denn? Und das bezahlen Sie alles? Es geht jetzt erst einmal darum, alle bestehenden Angebote zu nutzen. Aber alle Zusatzkosten übernehme ich. Und Sie würden sich darum kümmern? Mein Büro. Aber ich werde selbstverständlich über alle Abläufe informiert. Sie können das alles mit meiner Assistentin klären. Ich lasse Ihnen die Nummer da. Diese Frau weiß praktisch alles oder findet es in maximal 5 Minuten heraus. Das ist fast schon beängstigend. Herr Braubach, wo ist der Haken? Es gibt keinen Haken. Ich versuche nur, meinen persönlichen moralischen Ansprüchen gerecht zu werden. Ich schlafe im Übrigen auch nicht besonders gut seit dem Vorfall. Und eines noch. Mir wäre daran gelegen, dass wir das vertraulich behandeln. Ich will das nicht an die große Glocke hängen. Mit wem sollte ich denn reden? Jerome? Wo bist du denn? Ja, okay. Entschuldigung. Er ist gleich da. Also von meiner Seite ist eigentlich alles gesagt. Könnten Sie mir einen Riesengefallen tun und das Jerry alles gleich nochmal erzählen? Es ist ihm wirklich sehr wichtig, Sie noch zu treffen. Geht das? Natürlich. Und glauben Sie, das klappt? Also so, wie Sie das gerade alles beschrieben haben? Das wird schon alles. Wenn mein Neffe gleich kommt, wie soll ich sagen, er wirkt manchmal etwas ruppig. Ach, Mann. Also, wenn ich gewusst hätte, dass man mit ihm reden kann, also ich meine, dann hätte ich ihn da rausgelassen. Aber er kann auch manchmal dann so... Ah, da ist er ja. Hallo, Nathan. Ah, und Sie? Ich bin Jerome Braubach. Wieso hast du dir denn noch eine Pizza mitgebracht? Wir haben auf dich gewartet. Herr Braubach ist extra geblieben, damit du ihn noch kennenlernen kannst. Ich muss was im Magen haben, okay? Ich hatte keine Pause. 2 Leute sind krank und was soll ich machen? Ich war heute 10 Stunden am Steuer. Was sagen Sie dazu, Herr Braubach? Ich kenne 10 Stunden Schichten. Ich weiß, wie kaputt man da ist. Hörst du, Nele? Er kennt das von seinem Job auch. Ich mache sie dir noch mal warm, wenn Herr Braubach gegangen ist, ja? Herr Braubach hat bestimmt schon mal erlebt, dass jemand in seiner Gegenwart eine Pizza isst. Oder? Jerome, das ist unhöflich. Stört es Sie, wenn ich esse? Oder wollen Sie auch was essen? Nein, danke. Hast du ihm was angeboten? Ich sagte, es ist kein Problem. Nein, es ist unhöflich. Meine Tante hat recht. So. Toll, dass Sie gekommen sind. Hätte ich nicht gedacht. Wirklich. Schon gut. Sagen Sie, bevor wir reden, Sie finden das wahrscheinlich albern, aber darf ich ein Selfie mit Ihnen machen? Naja, ich treffe nicht so oft Kandidaten fürs Oberbürgermeisteramt. Oder lehnen Sie sowas ab? Eigentlich lehne ich es ab, aber... Er hat nicht Ja gesagt, Jerome. Oh, scheiße. Dann lösche ich es. Soll ich? Schon gut. Ah, danke, sehr lieb. Okay. Fangen wir an. Wie meinst du das? Wir haben doch was zu besprechen, oder? Wir haben schon alles besprochen. Wie? Ihr solltet doch auf mich warten. Ihre Tante ist mein Ansprechpartner. Sie war nicht da. Ich fürchte, Sie haben da was falsch verstanden. Ich... führe die Verhandlung. Wie redest du denn mit Herrn Braubach? Wie bist du denn drauf? Gestern hast du doch ganz anders geklungen. Ja, aber jetzt... Was haben Sie ihr denn erzählt? Ich glaube nicht, dass wir so weiterkommen, Junge. Wir haben noch nicht mal angefangen. Um eins klarzustellen. Wir beide werden hier nichts verhandeln. Ich habe gerade meine Hilfe angeboten. Das ist ein Entgegenkommen. Ich kann dir das kurz skizzieren und um mehr geht es hier eigentlich nicht. Herr Braubach hat Vorschläge gemacht und sein Büro wird sich um alles kümmern. Und mit dem Artikel hat er nichts zu tun. Von dem redet keiner mehr. Sehe ich genauso. Trotzdem schräg, dass Sie die Frau des Chefredakteurs kennen. Sie sitzen zusammen in irgendeinem Förderverein, Museum oder sowas. Habe ich recht? Sieh mal an, man hat mich gegoogelt. Und den Polizeipräsidenten kennen Sie auch. Das gehört zu meinem Job als Ministerialdirigent. Vielleicht war der Artikel in der FZ deshalb so, wie er war. Ach, bitte, bitte, bitte keine Verschwörungstheorien. Sowas langweilt mich zutiefst. Im Übrigen kann ich dir mindestens 5 Artikel in der FZ zeigen, in denen ich nach allen Regeln der Kunst geschlachtet werde. Berufsrisiko, ein bisschen Sturm muss man abkönnen. Moment, waren wir per Du? Jerome, bitte hör dir endlich an, was er uns vorschlägt. Das interessiert mich nicht. Sag mal, was ist denn in dich gefahren? Tut mir leid, Frau Siebert, ich sehe hier keine Gesprächsgrundlage. Mein Büro wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen. Ich stehe zu meinen Vorschlägen. Herr Braubach, ich glaube nicht, dass Sie es sich leisten können, zu gehen. Du nimmst das Maul ganz schön voll, Junge. Also ich habe hier zum Beispiel ein Foto, Untertitel: Ministerialdirigent Braubach besucht Angehörige des Unfallopfers und versucht, sich mit Geld rauszukaufen. Das können Sie nicht verhindern. Es sei denn, Sie reißen mir mein Handy aus der Hand, was Sie nicht tun werden. Meinten Sie das vorhin mit ruppig? Jerome, was soll denn das? Herr Braubach, reden wir. Okay. Du siehst, er bleibt. Reine Neugier, was da noch alles kommt. Aber es wäre Ihnen nicht recht, wenn das hier öffentlich wird. Und wenn schon? Haben Sie vorhin nicht gesagt, ich soll das alles für mich behalten? Zu Ihrem Schutz, ja. Weil ich nicht will, dass es von der Presse ausgeschlachtet wird. Aber da haben Sie doch beste Beziehungen. Du kannst wirklich langsam aufhören, schlechte Fernsehkrimis nachzuspielen. Bis du hier aufgetaucht bist, war unser Gespräch nämlich zielführend. Jerome, ich bitte dich. Klartext. Ich verlange eine einmalige Schmerzensgeldzahlung an die Familie in Höhe von 100.000 Euro und eine monatliche Rente für Enno in Höhe von 3.000 Euro. Ich rate Ihnen, mein Angebot ernst zu nehmen, Herr Braubach. Das fällt mir sehr, sehr schwer. Jerry, ich muss mit dir reden, sofort. Nele, lass mich einfach machen, okay? Kommst du jetzt bitte kurz mal jetzt mit? Jetzt nicht kapiert, ich muss mich konzentrieren. Kannst du mir vielleicht erklären, auf welcher Grundlage du diese Forderung stellst? Die polizeiliche Untersuchung ist abgeschlossen. Also? Haben Sie kein Internet? Es gibt Zeugen, die ausgesagt haben, dass Sie zu schnell gefahren sind. Nur komisch, dass das im Abschlussbericht dann nicht mehr auftaucht. Und ganz nüchtern waren Sie auch nicht, Herr Braubach. Ach ja, das haben diese neuen Zeugen gerochen. Das hat ein Polizist geleakt. Oh, es wurde geleakt. Es ist sicher kein Zufall, dass Sie erst jetzt hier auftauchen, wo solche Sachen im Netz kursieren. Als Spitzenkandidat kann Sie diese Sache Ihre Karriere kosten. Und wenn ich nicht zahle? Dann kochen wir das Ding richtig hoch. Also du willst mich hier erpressen, verstehe ich das richtig? Das hat er ganz sicher nicht so gemeint. Wenn mein Hilfsangebot als Schuldeingeständnis ausgelegt wird, ziehe ich meine Zusagen natürlich sofort zurück. Und jetzt muss ich leider kurz telefonieren. Sag mal, bist du völlig verrückt geworden? Du hörst jetzt sofort auf, diesen Scheiß zu erzählen. Sofort, hast du verstanden? Vertrau mir, ich krieg das hin. Du sollst hier überhaupt nichts hinkriegen. Du sollst dich benehmen, ist das klar? Fühlst dich auf wie ein Krimineller. Ich schäme mich für dich, wirklich. Was soll er denn denken? Gott sei Dank, der Wagen ist noch da. Ja, ja, der geht nicht, glaub mir. Wenn er das wollte, wäre er sofort gegangen. Du darfst es nicht aufs Spiel setzen, hörst du? Der hat Enno überfahren. Und dafür soll er büßen. Aber wenn das nicht stimmt, was da im Netz steht, da kann doch jeder schreiben, was ihm gerade einfällt. Das zählt doch nicht. Lass dich nicht von dem einwickeln. Der lässt alles so aussehen, dass es gut klingt. Das ist sein Job. Ich kann sehr wohl unterscheiden, ob jemand... Das ist ein Vollprofi, kapier das doch. Klar gibt er hier den Einfühlsamen. Er will dafür sorgen, dass Enno eine Lehre macht. Er will sich um Therapien kümmern, um einen WG-Platz. Das hätte ich dir auch googeln können. Das bietet jede Krankenkasse an in so einem Fall. Aber das ist was Konkretes, verstehst du? Das sind Angebote. Und genau das brauche ich. Boah, du mit deiner Scheißangst. Das war schon immer so. Immer nur kuschen. Mensch, ich mach das für dich und Enno. Und ich habe einen Plan. Du musst mir vertrauen. Und warum? Weil ich will, dass er sich nach der Wahl noch daran erinnert, was er hier versprochen hat. Wir müssen das absichern. Ich verhandle mit ihm und da muss man steil einsteigen, damit was bei rauskommt. Und er ist geblieben. Ist doch auffällig, oder? Und wenn du mir mit ihm eine halbe Stunde gibst, dann sind wir Buddies, wenn du wiederkommst. Versprochen. Du willst mich wegschicken? Aus meiner eigenen Wohnung? Ich will's nicht versauen. Ich brauche totale Konzentration. Entschuldigung, die Tür ist mir zugefallen. Sie haben aber nicht gerade mit, ich meine, weil Sie vorhin von Erpressung gesprochen haben. Ich habe nur meinen Folgetermin verschoben. Lässt du uns bitte allein? Er möchte gern mit Ihnen alleine sprechen. Tja, von mir aus. Ja, ich gehe dann mal eine Runde um den Block. Ich kann Ihnen aber nicht versprechen, dass ich dann noch hier bin, wenn Sie wiederkommen. Ich bin nicht lange weg. Versprochen. Zeig mal dein Handy. Gib her. Hey, nicht anfassen, nur gucken. Ich will nur sicher gehen, dass du nichts mitschneidest. Und jetzt setz dich, dann können wir reden. Warum starren Sie mich so an? Soll mich das einschüchtern? Ich habe mich schon immer gefragt, was das für Typen sind, die einen im Netz beleidigen. Die wollen, dass man Volksverräter wie mich an die nächste Laterne hängt. KZ-Fantasien. Das will man schon mal gerne wissen. Und es ist fast deprimierend, dass du exakt dem Bild entsprichst, das man sich von solchen Leuten macht. Unverschämt, ohne Kinderstube und mit Hang zu Verschwörungstheorien. Ja, jetzt sitzt so einer vor mir. Wie kommen Sie darauf, dass ich sowas schreibe? Dann bist du also nur ein Trittbrettfahrer, der seine Chance wittert, Kohle zu machen. Wenn es Ihnen am Arsch vorbeiginge, wären Sie nicht geblieben. Ich bleibe, weil ich neugierig bin, wie weit du das treiben willst. Und wegen deiner Tante, die mir wirklich leid tut. Ist dir bewusst, was du ihr damit antust? Ich mache das alles für sie und meinen Cousin. Der ist dir doch scheißegal. Du willst schnelles Geld und hast nichts auf der Hand, nichts. Aber gut, reden wir. Sei froh. Das ist nicht selbstverständlich. Und alles, was wir hier besprechen, bleibt in diesem Raum. Ist das klar? Okay. Reden wir. Sie sind dran. Ich bleibe bei meinen Forderungen. Dann müsstest du deine Anschuldigung beweisen können. Vor Gericht. Oder wie hast du dir das gedacht? Ich brauche kein Gericht. Das sind sowieso eure Leute. Genau wie die Systempresse. Da bekommen sie sowieso immer recht. Und wie soll das sonst gehen? Hast du sowas wie einen Plan? Sie sind hier nach knapp 3 Wochen. Sie wollen plötzlich helfen, bieten meiner Tante sogar Geld und jetzt fragen Sie mich nach meinem Plan. Kommt alles nicht so entspannt rüber, wie Sie behaupten. Kannst du dir vorstellen, dass ich hier bin, weil es mir nahe geht, was passiert ist? Wir gehen Ihnen doch am Arsch vorbei. Nele können Sie irgendeinen Schrott erzählen, aber mir nicht. Kein Mensch glaubt Ihnen, dass Sie aus reiner Menschenliebe hergekommen sind. Kein Mensch glaubt Ihnen, dass Sie vollkommen unschuldig sind. Und wenn jetzt 1000 Mal im Netz steht, dass dieser Unfall anders gelaufen ist, als die Polizei erzählt, wird Sie keiner wählen, weil Sie ein scheiß Politiker sind. Und Ihr Opfer ein Minderjähriger, weil alle eine scheiß Wut auf Euch haben. Weil Ihr dieses Land verkauft und nicht für Eure Leute sorgt. Ja, spar dir den Rest, ich kenne diese Leier. Also, ich fass mal kurz zusammen, okay? Du drohst mir mit einem Shitstorm, falls ich nicht zahle. Du denkst, du bist die Stimme des Volkes. Gut. So eine Kampagne schaffst du nicht alleine. Und anonym schon gar nicht. Also musst du einen auf Angehöriger des Opfers machen. Und dann zeig ich dich wegen Verleumdung an. Das heißt, keine Kohle. Kann ja sein. Trotzdem. Was trotzdem? Trotzdem wollen Sie sicher nicht, dass beim Googlen nach dem Stichwort Braubach als zweiter Begriff Unfall angeboten wird. Berichte über einen Politiker, der mit seinem fetten Geländewagen, Handy am Ohr, besoffen durch die Stadt rast und einen jungen Mann überfährt. Solche Anschuldigungen geben sich mit der Zeit. Ja, aber die Zeit haben Sie gerade nicht. Und deshalb sitzen Sie hier. Kommt in einer kleinen, bösen Welt das Wörtchen Moral vor? Schon mal gehört? Ich will, was mir zusteht. Enno, Nele und mir. Und das ist mehr als eine popelige Lehrstelle in einer Behindertenwerkstatt. Wer ist übrigens wir? Wir? Du hast vorhin wir gesagt. Dann kochen wir das Ding richtig hoch. Ein Krankenschwestern-Plural war das ja wohl nicht. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Arbeitest du für irgendjemanden? Nein. Vielleicht weißt du das gar nicht. Sie sind wirklich paranoid. Nehmen wir mal an, du hast deine Wut in irgendwelchen Foren abgelassen. Und irgendjemand hat Kontakt zu dir aufgenommen, dir Infos zugespielt. Und on top noch die Möglichkeit, dass du damit Kohle machen kannst. Wer? Interessiert dich nicht. Jemand, der diesem Politikerschwein schaden will, und zwar genau jetzt. Knapp 2 Wochen vor dem Wahlkampf. Wer will mich genau jetzt fertig machen? Vom politischen Gegner kann sowas kommen. Den traue ich das zu. Normalerweise sagt mein Anwalt immer wegducken, nicht reagieren, das gibt sich. Aber diesmal gehen wir dagegen vor mit Verfassungsschutz und Justizministerium. Und irgendwann stehen die Drahtzieher vor Gericht wegen Rufmord, Aufruf zu einer Straftat. Und du kommst als Beifang mit in die Pfanne. Das heißt nicht nur keine Kohle, das heißt ein Gerichtsverfahren bei den Richtern, die wir Politiker alle gekauft haben. Sie werden mich nicht vor Gericht bringen. Wenn du dir da so sicher bist, irgendwann will man einfach nur zurückschlagen, oder? Geht dir schließlich nicht anders. Entschuldige, das muss ich lesen, das betrifft dich. Kein Problem. Ich habe dich von meinem Büro checken lassen. Zumindest bist du bisher noch nicht unangenehm aufgefallen, hätte mich auch gewundert. Du bist ein harmloser Typ, merkt man sofort. Sind Sie fertig? Kommt darauf an, ob alles, was ich dir gesagt habe, bei dir angekommen ist. Und wenn alles angekommen ist, darf ich dann in die Hofpause? Ich hoffe, dir ist klar, dass ich das alles verdammt ernst meine. Und dass alles, was ich gesagt habe, zu deinem Besten ist. Koch dir nicht mit dem Giftmüll aus dem Netz die Birne weich, verstanden? Ich vergesse das hier und du wirst deine Tante von mir grüßen. Sag ihr, wir machen es so, wie wir das besprochen haben. Und jetzt gehe ich, okay? Okay. Nur noch eine Frage, ja? Waren Sie mal Sozialarbeiter? Metallschlosser. Und auch mal Paketbote. Ja, ich weiß, steht alles im Netz. Und Sie sagen es ständig, Sie kommen aus der Arbeiterklasse. Und trotzdem klingen Sie wie ein Sozialarbeiter. Oder wie einer von der Gewerkschaft. Das scheint Schimpfwörter für dich zu sein. Wann hast du denn Pakete ausgefahren? Kumpel. Ich duze mal so von Kollege zu Kollege, ja? Mitte 80er. Oh, lange her. Da gab es noch keine beschissenen Online-Bestellungen. Da gab es noch nicht mal Internet. Oh, Wahnsinn! Warst du direkt oder bei einer Sub? Subunternehmer gab es auch noch nicht. Stundenlohn? Weiß nicht mehr. 10er. Mark natürlich. So ein Zufall. 5er. Euro natürlich. Siehst du? Bei den wichtigen Sachen ändert sich nichts. Du hast Anspruch auf Mindestlohn. Stimmt. Super. Aber wir sind verpflichtet, unbezahlte Überstunden zu machen. Und zwar regelmäßig. Dann kommt man schnell runter auf 5 die Stunde. So einfach ist das. Du hast keine Ahnung von der Arbeitswelt. Du hast nur so einen Ton drauf, der nach Arbeiter klingt. Nach Gewerkschaft. Und der wird für den Wahlkampf richtig hochgefahren. Die Postler stehen bei uns 10 Meter weiter runter an der Rampe. Kriegen mehr Geld, arbeiten weniger. Und wir sind die Deppen von der Sub. Für uns machen die nichts. Die Herren Arbeitervertreter, die wissen, wo ihr Brot gebuttert wird. Und ich bin schuld. Nein, niemand ist schuld. Wir leben in einem Land, in dem nie irgendjemand schuld ist. Aber das funktioniert nicht. Und deshalb muss das aufhören. Was? Diese Lügen. Wir sind eines der reichsten Länder der Welt. Die beste Demokratie der Welt, bla bla bla. Wenn das dabei rauskommt, dann scheiße ich doch auf deine Demokratie. Was bringt die mir denn? Und meinen Kollegen, meiner Tante, allen, die sich den Arsch aufreißen. Nein. So läuft das nicht. Und du willst mich hier klein machen und für dumm verkaufen. Willst mich einschüchtern mit Justiz und gecheckt werden. Du hast einfach nur Schiss, dass es plötzlich puff macht und deine schöne Karriere am Arsch ist. Habe ich gesagt, dass alles gut läuft? Habe ich gesagt, dass alle Politiker gute Menschen sind? Aber ich bin nicht karrieregeil. Sonst wäre ich schon längst in der Wirtschaft. Da gibt's auch mehr Kohle. Wegen sowas ist man nicht in der Politik. Also machtgeil. Glaubst du, man geht nur in die Politik, weil man gerne rote Rosen in der Fußgängerzone verteilt? Schalt dein Gehirn ein, Junge. Mach es dir nicht so verdammt einfach. Das ist einfach. Das ist eine ganz klare Sache. Es gibt Schuldige. Und bald fliegt euch das um die Ohren, weil wir euch am Arsch vorbeigehen. Weil ihr uns verachtet, ihr alle. Und solche Volksverarscher wie du sind die Schlimmsten. Machst hier fett einen auf Arbeiterversteher. Aber bist genervt, weil ich Ansprüche stelle. Berechtigte. Darum geht es. Nur darum. Klar, meine Tante ist für dich die Gute, lieb und dankbar. So hättest du uns gern. Aber ich weiß, was läuft. Du willst also die große Kohle und die große Revolution. Ist die Revolution abgeblasen, wenn du die Kohle bekommst? Vielleicht sollten wir später über die Kohle reden und zuerst über die Revolution. Politikerschwein schaden will, und zwar genau jetzt. Knapp 2 Wochen vor dem Wahlkampf. Was soll das? Wer will mich genau jetzt fertig machen? Super Qualität, oder? Sendefähiges Material. Und was lernen wir daraus? Man kann nicht paranoid genug sein. Sie können gern was sagen. Ich habe es ausgeschaltet. Jetzt kommt wahrscheinlich kein interessantes Material mehr. Ich habe auch vorher nichts gesagt, was mir schaden könnte. Oh, sind Sie sicher? Wenn Sie sagen, wie war das nochmal, dass sich die Anschuldigungen mit der Zeit geben, das ist echt zynisch. Kann man als Schuldeingeständnis werten? Oder die Schmutzkampagne des politischen Gegners? Üble Unterstellung. Das ist alles harmloses Zeug. Das habe ich mit einer Pressekonferenz vom Tisch. Sind Sie wirklich so naiv? Wenn Sie das hier nicht die Wahl kostet, was dann? Wundert mich eigentlich, dass Sie so vertrauensselig waren. Ist das Paketboten-Solidarität oder Selbstüberschätzung? Denkst du, du hast gerade Oberwasser? Wegen dieser lächerlichen Aufnahme, auf die du so stolz bist? Habe ich gesagt, dass ich schon fertig bin? Lass das, sofort. Wie ist das denn so, wenn man einen Junkie überfährt? Denkt man da, Gott sei Dank, wieder einer weniger? Wichst man sich einen ab, weil man der Familie dann Gutes tun kann? Lass den Scheiß! Okay, keine Antwort, Herr Braubach. Aber können Sie bitte für die Kamera Ihr Geständnis von eben wiederholen, dass Sie beim Unfall zu schnell gefahren sind? Hör sofort auf! Gut, Sie wollen nicht? Dann antworten Sie ab jetzt bitte nur mit Ja oder Nein. Haben Sie die Angehörigen besucht, weil Sie sich Ihr Schweigen erkaufen wollten? Kamera aus! Beantworten Sie mir bitte meine Frage. Drehen Sie jetzt völlig durch? Versuchen mir die Kamera wegzureißen und greifen mich brutal an? Das ist alles dokumentiert. Ich bringe Sie vor Gericht. Okay, ich habe dich unterschätzt. Schön, dass Sie das jetzt einsehen. Punkt für dich. Und jetzt? Sie haben mich angegriffen. Was ist dein Plan? Nur nicht ungeduldig werden. Wie willst du haben für das Diktaphon und den Film? Das Gerät hat 33,69 Euro gekostet und der Film ist kostenlos. Echt ein witziges Kerlchen. Also, ich sag nicht, dass ich zahle. Ich will wissen, was du forderst. Sie haben mir nicht zugehört. Ich habe gesagt, wir reden erst über die Revolution und dann über die Kohle. Ich bin in meinem Leben schon mit einer ganzen Menge Arschlöcher fertig geworden. Dich überlebe ich auch noch. Wir klären das jetzt. Und es ist mein allerletztes Angebot in Frieden. Danach ist Krieg. Und ich habe mehr Fronterfahrung als du. Das habe ich neulich auf dem Polenmarkt gekauft. Die haben mir erzählt, dass es ein echtes Lagiol ist. 50 Tacken habe ich dafür bezahlt. Ist aber ein Fake. Irgendein China-Schrott. Merkt man aber erst, wenn man ganz nah rangeht. Ist auch egal, denn es schneidet genauso perfekt wie ein Lagiol. Und sieht geil aus, oder? Wie willst du aus dieser Nummer wieder rauskommen? Ich glaube, die Frage ist, wie Sie aus dieser Nummer wieder rauskommen. Und jetzt rufen Sie Ihren Fahrer an und sagen ihm, dass er Feierabend machen kann. Sie nehmen später ein Taxi. Und bitte genau diese Formulierung. Hallo? Ja. Sie können Feierabend machen. Es dauert länger hier. Ich nehme dann ein Taxi. Nicht zu danken. Tschüss. Setzen Sie sich. Weiter weg, bitte. Ich will Ihnen nun nicht die ganze Zeit das Messer vor die Nase halten. Sie wissen ja, dass es da ist. Und? Fühlst du dich jetzt mächtig und stark? Und Sie? Wie fühlt sich das an, mal komplett ausgeliefert zu sein? Okay, Klartext. Was immer du mit dieser Aufnahme oder dem Video vorhast, das wird nicht funktionieren. Du kannst das alles ins Netz stellen, aber du wirst keinen Cent von mir bekommen. Vielleicht wirst du es schaffen, meinen Ruf zu beschädigen. Vielleicht kostet mich das die Karriere, wenn es richtig schlecht läuft. Aber du wirst weiterhin jeden Morgen deine Pakete austragen, und zwar so lange, bis du in nicht allzu ferner Zukunft durch eine Drohne ersetzt wirst. Wenn es gut für dich läuft. Andernfalls landest du im Knast. Nochmal in Großbuchstaben. Du wirst kein Geld bekommen. Und nochmal mit Ausrufezeichen. Dein Leben wird sich höchstwahrscheinlich verschlechtern, wenn du das hier durchziehst. Verstanden? Oh, Ihr Problem ist, dass Sie nicht zuhören. Ich habe doch vorhin gesagt, dass wir über die Kohle später reden und zuerst über die Revolution. Wobei das Ihr Wort ist. Ich würde das nicht so nennen. Reden wir über Abschaffung. Oder über die Jagd. Und die läuft seit ziemlich genau 2 Wochen im Netz. Wenn Sie das gelesen hätten, wären Sie nie auf die Idee gekommen, hier aufzutauchen. Denn im Netz steht das Urteil über Sie längst fest. Sie sind ein Politiker, der sich strafbar gemacht hat und trotzdem ungeschoren davonkommt, weil er die richtigen Leute kennt. So sieht es in unserem Land heutzutage aus. Und deshalb muss ab sofort der Kampf gegen das System härter werden. Gnadenloser. Ihr habt die rote Linie überschritten. Wir reagieren nur. Wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Holla. Und Selbstjustiz. Das ist das Urteil. Und das haben Sie und Ihr lahmes Checkerbüro einfach überlesen. Wenn ich diese ganze Jauche ernst nehme, könnte ich überhaupt nicht mehr auf die Straße. Du versuchst mir Angst zu machen, um an deine Kohle zu kommen. Tut mir leid. Aber anders scheinen Sie es nicht zu kapieren. Es geht nicht um die Kohle. Um die ging es nie. Das war nur ein Gesprächsthema, damit Sie bleiben. Du sagst einer schönen Unbekannten ja auch nicht, als erstes, dass du sie ficken willst, oder? Man muss erst ein Thema finden, das einen interessant macht. Und dann irgendwann kommt man aufs Wesentliche. Was ist das Wesentliche? Das ist die große Frage. Okay. Eines nur. Ich bin nicht für dein Leben verantwortlich. Du hast entschieden, mit 16 die Schule zu schmeißen, weil Schule was für Loser ist. Diese verdammte Ignoranz der Arbeiterklasse, die schon immer stolz darauf war, Chancen einfach verstreichen zu lassen, weil das die strunzdummen Väter auch schon so gemacht haben. Soll ich dafür die Verantwortung übernehmen? Ich bin auch mit 16 von der Schule ab. Großer Fehler. Und irgendwann später merkt man, dass der Zug abgefahren ist und ist wütend. War ich auch mal. Beeindruckt mich nicht. Übernimm Verantwortung für dein Leben. Dann können wir weiterreden. Davon kommen Sie nie wieder runter. Was? Wovon runter? Von dieser Denke. Sie können sich keine andere vorstellen. Deshalb verstehen Sie mich auch nicht. Sie können sich nicht vorstellen, dass das, was Sie und Ihre Kollegen machen, einfach nur falsch ist. Entwickle erst mal ein paar Ideen, bevor du mit den großen Hunden pissen willst. Ich soll mein Maul halten, bis mir was Besseres einfällt, richtig? Ich rede nicht von Alternativen, sondern von Abschaffung. Verstehen Sie? Weg, aus, fertig. Zerstörung ist ein schlagkräftiges politisches Konzept. Der ganze Scheiß muss weg. Das ist ein unheimlich befreiender, inspirierender Gedanke. Das ist was für 16-Jährige. Du wirst 30, Junge. Du bist zu alt für Randale. Randale wäre es, wenn ich sie nur niedermache, weil mich ihr Arbeitergetue nervt. Aber wir reden über politische Konzepte. Und da sind sie einfach nur der Feind, der vernichtet wird. Bisher hat es in diesem Kampf noch keine Toten gegeben. Bisher. Aber irgendwann wird es einen geben. Und vielleicht ist die Gelegenheit nie wieder so günstig wie jetzt. Für Ihre Staatsmedien bin ich ein Monster. Aber für viele andere, für meine Leute, wäre ich ein Held. Ein Mann der Tat. Es reicht. Was reicht? Es reicht mir, hör auf mit deinem Geschwalle. Warum soll ich mir das anhören? Das ist komplett sinnlos. Du willst mir imponieren? Das kannst du nicht. Kein Dialog mehr. Es war nie einer. Okay. Finde selbst raus, was du willst. Ja, genau das habe ich vor. Du willst mich töten? Oder nicht? Vielleicht? Deine Tante kommt bald zurück. So, ist die denn auch dran? Soll das hier so eine Art Game of Thrones werden? Ein Blutbad für die große Sache? Darüber schon mal nachgedacht? Sie nehmen mich nicht ernst. Ich versuche es. Von ganzem Herzen. Wirklich. Hör zu. Wir warten jetzt auf deine Tante und dann solltest du irgendwann mal mit einem Profi sprechen. Angst? Ja. Sie haben Angst. Sie schwitzen vor Angst. Ist das geil. Der große Braubach scheißt sich ein. Okay. Okay, dann mach. So ein großer alter Mann wie ich hat viel Blut. Es wird eine Riesensauerei. Es gibt keine schönen Bilder. Es sieht nach Schlachthaus aus. Und die Einzigen, die das gut finden, sind Psychos. Dein großes Wir gibt es nicht. Im Knast hast du niemanden mehr. Jetzt kommt die Psychotour. Schon kapiert. Sie wollen ihren Arsch retten. Haben wir doch was gemeinsam? Nein, ich habe nichts mit Ihnen gemeinsam. Nichts. Wäre mir auch lieber. Na komm, mach was du willst. Ich lass mich nicht mehr beschimpfen. Von dir nicht, von niemandem. Der Hass, der langweilt mich. Die Dummheit, die Trillerpfeifen auf den Marktplätzen, diese Patrioten, die keinen vernünftigen Hauptsatz zu Ende kriegen. Ich verstehe, warum manche Diktatoren auf die Idee kommen, ihr Volk zu unterdrücken. Damit man endlich Ruhe hat von dem ständigen Gemecker. Reg dich nicht aus, war ein Witz. War ein Witz. Komm, war ein Witz, wir beenden das jetzt. Hast du noch Mordgedanken? Dann sag es jetzt, damit ich mich darauf einstellen kann. Was ist denn das jetzt für eine Tour? Ja, dafür bist du zu jung. Das verstehst du erst, wenn du 30 Jahre einen Stein den Berg hinaufgerollt hast. Ja, und das heißt? Das heißt, dass der Gedanke, dass alles einfach zusammenbricht, langsam einen gewissen Reiz entfaltet. Nicht wieder auf die Ochsentour, kein Geschrei, die Trolle feiern ihre Party und ich lass meinen Computer einfach aus. Und wenn mich jemand anfurzt, kann ich ihm als Privatmann einfach eine aufs Maul hauen. Es ist viel gesünder. Nein, so einfach geht das nicht. Doch, so einfach geht das. Ich will nach Hause und ich scheiß auf dich und dein gefälschtes Angebermesser. Ruhe! Ich muss nachdenken. Was ist hier los? Wir verhandeln. Alles gut bei Ihnen? Wir haben verhandelt, weißt du doch. Ich hab Augen im Kopf. Stell die Stühle wieder hin. Was soll das denn jetzt? Kannst du einmal machen, worum ich dich bitte? Ist das so schwer? Ich hab doch nur gerade... Es interessiert mich nicht. Erklär mir nichts mehr. Ich brauche nichts. Nein, du kapierst nichts. Sag mal, hörst du schwer? Ich bin froh, dass Sie noch da sind, Herr Braubach. Ihr Wagen ist weg. Da dachte ich schon, ich hätte Sie nicht mit ihm alleine lassen sollen. Na, jetzt hör doch auf, Nele. Ich hab nur versucht... Halt den Mund, verdammt nochmal! Du versuchst hier den Mann zu erpressen, der mir helfen will. Bist du komplett durchgedreht? Deshalb hast du dich in den letzten Wochen so um Enno und mich gekümmert. Es geht hier nur um dich? Immer nur um dich? Wir haben überhaupt nicht über Kohle geredet. Ich rede jetzt. Du wirst jetzt diese Wohnung verlassen. Und hier nicht mehr auftauchen. Ist das klar? Ich kämpfe doch für dich. Wohnungsschlüssel. Irgendwas, das Sie noch mit ihm klären wollen? Ich wüsste nicht was. Das wirst du bereuen. Glaub mir. Ihr beide. Geh jetzt. Was hat er mit Ihnen gemacht? Ist nicht wichtig. Er soll sich bei Ihnen entschuldigen. Darum geht es nicht. Wie meinen Sie das? Sie hätten nicht gehen oder Sie hätten nicht wiederkommen sollen. Das verstehe ich nicht. Egal, zu spät. Wofür? Ich werde Ihnen helfen, soweit es in meiner Macht steht. Wie weit die reicht, hängt leider auch von Ihrem Neffen ab. Das kann doch nicht sein. Sie sind ein gestandener Politiker. Mit dem werden Sie doch fertig. Das hätte ich vor ein paar Jahren auch noch gesagt. Wenn es von Jerry abhängt, ich kann noch mal mit ihm reden. Im Grunde genommen ist er ein lieber Kerl. Oh ja, alle Ihre Jungs sind liebe Kerle. Ich meine nur, wenn es irgendwas hilft. Ich muss jetzt gehen. Könnte ich bitte ein Glas Wasser haben? Ja, natürlich. Was für ein Wagen fährt Jerome? Einen grünen Corsa. Der steht vorm Haus. Und ist weg, offenbar. Bitte. Ja, guten Abend. Ich brauche ein Taxi. In die Riebenheimer Landstraße. Nummer? 219. 219. Danke. Nein, ich warte unten. Ich hätte ihn rausschmeißen sollen. Dann hätte ich ihn woanders getroffen. Wir bleiben in Kontakt. Sprechen Sie nicht mit der Presse, egal was passiert. Und halten Sie mich auf dem Laufenden, wenn Ihnen irgendetwas auffällt, was Ihren Neffen betrifft. Sie werden mich nicht für irgendwas büßen lassen, was mein Neffe verbrochen hat, oder? Wie kommen Sie denn darauf? Tut mir leid, ich habe wahrscheinlich einfach Angst. Wer hat die nicht? Danke, dass Sie gekommen sind. Danke für das Wasser. Furor. Hörspiel nach dem Theaterstück von Lutz Hübner und Sarah Nemitz. Sie hörten Anja Schneider als Nele Siebold, Bojida Kotschewski als Jerome Siebold sowie Felix Göser als Heiko Braubach. Ton und Technik Alexander Brennecke und Gunda Herke. Regieassistenz Mara May. Regie Stefan Karnis. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2019.